Kundgabe 468. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.06.1938. Irrlehren. Eingreifen Gottes. Verhärtete. Es bestehen so unendlich viele Irrlehren, die alle dazu angetan sind, den Glauben der Menschheit auf das Tiefste zu erschüttern, die auch Schuld daran haben, dass sich der Menschen eine namenlose Gleichgültigkeit bemächtigt hat gegenüber allem, was ihrem Seelenheil zuträglich wäre. In solcher Not hat der Herr Erbarmen, und es liegt nur an dem Willen des Einzelnen, ob die wahre Lehre Christi wieder Eingang findet bei den Menschen. Jede Zeitepoche hat ihre Erscheinungen. So ist es ganz besonders bemerkenswert, wie wenig sich der Mensch mit geistigen Problemen beschäftigt. Er hat nur noch Sinn für die irdischen Vorteile, für Genuss und Wohlleben und Vermehrung seiner irdischen Güter. Und bei solch materialistischem Denken kann niemals eine geistige Richtung eingeschlagen werden. Es wird sich dies nie vereinigen lassen, da nur das eine ohne das andere denkbar ist. Deshalb legt sich der Herr selbst ins Mittel. Er zerstört dort, wo zu viel irdisch aufgebaut wurde. Erst wenn ein Mensch völlig aus seiner Bahn geworfen ist, beginnt sich sein Denken zu ändern. Alle weisheitsvollen Erklärungen über die Entstehung der göttlichen Lehren, wie sie die Menschen gern bringen, um solche als Phantastereien geistig beschränkter Menschen hinzustellen, werden in ein Nichts zusammenfallen, wenn diesen die Worte Gottes, vom Herrn selbst gegeben, entgegengesetzt werden. Es ist nur noch eine kleine Spanne Zeit, dass sich der Herr selbst melden wird in seiner Kraft, dass diese wirken wird unmittelbar und dann ein geringer Widerstand leicht gebrochen werden kann. Dagegen den Verhärteten schwere Schläge treffen müssen, soll auch er biegsam wie Wachs werden und er sich willig dem Willen Gottes unterwerfen. Dazu wird noch viel Geduld und Mühe von Seiten der Diener des Herrn erforderlich sein. Es werden in aller Sanftmut und Liebe die Auserwählten wirken müssen und bedenken, alle Irrenden mit Aufklärungen und liebevollen Hinweisen auf die Güte des Herrn und seine Sorge um alle Menschenkinder. Doch leben wird ein jeder, der dieses Wort vernimmt und gläubig es in sich verschließt. Er hat den wahren Lebensstrom gefunden, der sicher aufwärts führt. Vielen aber muss der Herr Proben über Proben seiner Macht und Gewalt geben, ehe sie sich auch bekennen zu dem Einzigen und Höchsten über Himmel und Erde. Die Welt wird erst in Flammen aufgehen müssen, ehe solche Verstockte die Hand des Herrn erkennen und ihr Innenleben völlig umzumodeln versuchen. Doch niemals ist die Rückkehr in des Vaters Haus zu spät. Und je emsiger der Mensch nun nach der Wahrheit sucht, je weniger er die Mühe scheut, sich Klarheit des Geistes zu verschaffen, und je vertrauensvoller er sich an den himmlischen Vater wendet, um seine Hilfe und Erbarmung, desto erfolgreicher wird sein Suchen nach der Wahrheit sein. Und im Erkennen seiner Lebensaufgabe weiß der Mensch nun auch, sein ganzes Leben und Streben darauf einzustellen, sich nun unvergängliche Werte zu schaffen für die Ewigkeit. Und des Herrn Liebe und Barmherzigkeit hat der Finsternis wieder eine Seele abgerungen und so dem ewigen Licht entgegengeführt. Amen.